NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Das Hörspiel, das wir heute bringen, basiert auf einem authentischen Kriminalfall aus dem Jahr 1961, der seinerzeit für viel Aufsehen sorgte. Auf einer Yacht, die in der Karibischen See unterwegs war, wurde eine ganze Familie ermordet. Erst Stunden später wurde das treibende Schiff von einem Frachter aufgefunden. Wie durch ein Wunder hatte die 11-jährige Tochter der Familie überlebt. Terry Joe war die einzige Zeugin eines rätselhaften, brutalen Verbrechens. Max Bense und Ludwig Harich haben im Jahr 1968 für ihr Hörspiel auf authentisches Wortmaterial zurückgegriffen. Zeugenaussagen, Protokolle werden durch Computeralgorithmen neu zusammengesetzt. So ergibt sich aus der Kombinatorik von Satzfetzen und Bruchstücken allmählich der Monolog der Terry Joe und damit auch der Ablauf des Verbrechens. Auf kunstvolle Weise entsteht eine akustische Entsprechung für die allmähliche Rekonstruktion der Tat und für die Wiedererlangung der Erinnerung auf Seiten des völlig verstörten Mädchens. Hören Sie jetzt der Monolog der Terry Joe von Max Bense und Ludwig Harich. Regie führte Klaus Schöning. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit Radio Bremen aus dem Jahr 1968. Sie müssen warten. Es ist noch zu früh. Im Augenblick ist es ein klinischer Fall. Ich muss Sie um Verständnis bitten. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht viel. Was für Glücksdion und Füße etwas Dornen von und das sei mir selbst zu lernen, das erweckt wir kennen sein. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht viel. Ich bin Fischer auf der Insel Abaco. Ich habe sie alle nur einmal gesehen. Ich freue mich mit Sond. Ich schätze euch unendlich grüß sein. Und solch Seltapper, Schluss, sich geht Hauptmann sehr es. Entrat. Wie man setzt nachwirk, Wicht ruft man Hauptdeck fest. Es schießt wo all herbei, sind schwer, spät, Griff, Herz, es. Es war eine ganze Familie. Sie waren fröhlich. Man sah es ihnen an, dass sie herrliche Ferien verbringen. Das lag so in ihrer ganzen Art. Rechnet ich in das Sein nach nicht und das und sie von des, das so ist, sich so sein, des nicht ein in Zug. Ist das mit dem, die zu mir sein, sich zu der, der das, sich das nehmen, ist als kurz nicht so und den nicht, der.